Dialoge Seite 72. Das Hauptgeheimnis der Regierung besteht darin, den öffentlichen Geist zu lähmen, um ihm die Gedanken und Grundsätze, mit denen man heute Revolutionen macht, abzugewöhnen.